Drittens, mit der Sesshaftigkeit sammelten Menschen zum ersten Mal Besitz an, wodurch Erbe als neuer ökonomischer Hebel entstand. Zivilisationen wurden größer, reicher, kompetitiver und deswegen auch hierarchischer, was bedeutete, dass manche Menschen über mehr Macht und Reichtum und damit zugleich über mehr Rechte und Privilegien verfügten als andere. Je größer die zu organisierenden Gruppen, Zivilisationen, Städte, Nationen wurden, desto elaborierter und überzeugender mussten die Gründe sein, warum einige wenige Menschen ganz oben waren und viele andere unten. Hierfür brauchte es überzeugende Geschichten. Und tatsächlich ließ sich mit Hilfe von Geschichten eine ungerechte Aufteilung und Zugänglichmachung von Ressourcen derart gut und schlüssig mit Sinn aufladen, dass ganze Völker gewillt waren, sogar die willkürlichste aller Ungerechtigkeiten zu akzeptieren, die eines alleinigen, absolutistischen Herrschers, dem qua Geburt alle Macht zusteht. Religionen etablierten sich als hierfür besonders effiziente Metanarrative und Monarchien als ihr ebenso erfolgreicher Spin-off. Denn wie geht die Geschichte von Samuels Auftrag weiter? Der alte Richter solle einen König ernennen, aber das Volk auch warnen. Der Mann, der König werde, mache zwar einen guten Eindruck, werde das Volk aber enttäuschen. Samuel findet daraufhin einen Mann namens Saul, der es laut Vorhersage Gottes werden soll, und salbt ihn formell mit Öl zum König. Es kommt wie angekündigt, Saul versagt im Kampf gegen die Philister und Goliath. Gott behält also recht. Doch jetzt ist es zu spät. Die Erbmonarchie ist eingesetzt, mit allen ihren Folgen über 2000 Jahre hinweg. Auf diese etwas enttäuschende Geschichte vom ersten König Israels sowie auf das Neue Testament, in dem der erste Papst namens Petrus den Christen befiehlt, sie sollten den römischen Kaiser ehren, berief sich die katholische Kirche knapp zwei Jahrtausende lang, um die Tradition des Königs als eines von Gott legitimierten Vertreters auf Erden zu etablieren und dadurch eine Unterwerfung unter die Monarchie zu rechtfertigen. Im Grunde basiert also ein Teil der Selbsterzählung des monarchistischen Mittelalters auf einer explizit monarchiekritischen Geschichte, in der ironischerweise aus Gründen der Demokratie den Menschen die dysfunktionale Monarchie zugestanden wird. In diesem Sinne war das gesamte Mittelalter ein einziger Brexit.